verschiedene Getreidearten, insbesondere der Mais, dann die aus Peru stammende Kartoffel, ferner die Banane, dürften eine Züchtung der atlantischen Germanen sein. Die Bananen scheinen manches zur Lösung des atlantischen Rätsels zu sagen haben. Ihre Züchtung zur jetzigen Samenlosigkeit hat sicher lange Zeiträume in Anspruch genommen. Da sie nur durch Stecklinge vermehrt werden kann, kann sie dann von Afrika nach Amerika verpflanzt worden sein? Das ist ausgeschlossen, da man bei der Entdeckung Amerikas schon die Banane vorfand und Neger keine Pflanzenzüchter sind. Die Sache ist umgekehrt. Die Banane wurde auf Atlantis gezüchtet und ist von dort in den atlantischen Kolonien Amerika und Afrika eingeführt worden. So fanden sich auf Atlantis unsere besten Nutzpflanzen, einschließlich Kartoffel, Weinstock, Banane, Kokosnuss, Obstbaum und Orangen, die goldenen Äpfel der Hesperiden. Atlantis war zum Kulturgarten der alten Welt und zur Mutter unserer Kultur geworden. Plato erzählt uns, dass es auf Atlantis eine bewundernswürdige Königsgewalt gab. In diesem seltsamen Staat auf Atlantis gab es schon in alter Zeit eine Schrift. Es war eine Bilderschrift, wie in den atlantischen Kolonien Ägypten, Sumerien, China und Mexiko. In der mexikanischen und hethitischen Bilderschrift und in den Handschriften der Mayas können wir vielleicht noch Reste jener Schrift sehen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass später auch die Runenschrift aufkam, denn die Erfindung der Runen wird nach der Edda Odin zugesprochen, als er vom Speere verwundet 9 lange Nächte am windigen Baume Yggdrasil hing. Die portugiesischen archäologischen Funde lehren, dass die Mitteilung des kritischen Geographen Strabo von einer in Spanien benutzten, über 6000 Jahre alten Bilderschrift einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit hat. Nach den Berichten der ägyptischen Priester gab es auf Atlantis ein hochentwickeltes Schulwesen. Indische Geheimschriften sagen von großen Bibliotheken auf Atlantis. Man schrieb auf Tierhäute. Nach den Berichten der Wieland-Sage und den entsprechenden griechischen Sagen, die mit den atlantischen Berichten in der Bibel übereinstimmen, war den arischen Kulturträgern auf Atlantis auch die Flugkunst bekannt, und zwar der Segelflug. Mit der Entwicklung der Industrie hielten Handel und Verkehr gleichen Schritt. Dazu war die Lage der arischen Siedlung wie geschaffen. Sie lag buchstäblich, wie die Bibel sagt, mitten im Meere an den vielen Wassern und mitten auf der Erde. Zahlreiche Wasserstraßen führten zu den Inseln mitten im Meere, zu den Inseln der Heiden und nach Mittelamerika, Europa und Afrika. Ein reger Tauschhandel setzte ein, Rohprodukte aller Art strömten in das von der Natur so reich begünstigte Atlantis. Die Handelsflotte wuchs ins Riesenhafte. 12.000 Kriegsschiffe mit einem Flottenadmiral sorgten nach dem Bericht Platos für die Sicherheit auf Atlantis, auf dem Meere und in den fernen Ländern. Die beiden Riesenflotten fanden in den 3 Wasserringen, die die Vasenstadt umschlossen, sicheren Schutz. An den Häfen türmte sich der Reichtum der Handelsherren aus allen Ländern und die nach dem Bericht Platos mit Tempeln, Palästen, Häfen, Schiffswerften, heiligen Hainen und Lehranstalten aller Art versehene Riesenstadt, umgeben von leuchtenden Bronzemauern, durchzogen von schimmernden Kanälen und überragt von der golden leuchtenden Asenburg, mag im Schmucke ihrer Palmengärten ein zauberisch schönes Bild gegeben haben, dem die mit Schnee bedeckten Riesenberge und brennenden Vulkane einen eigenartigen Hintergrund geben. Seine Handelsflotte landete nach uralten Überlieferungen und Aufzeichnungen zu schließen an den Küsten des Mittelmeeres, Afrikas, Indiens, Amerikas und Lemuriens. Eine anschauliche, glänzende Beschreibung der Welthandelsstadt auf Atlantis, ihres Reichtums, ihres Handelsverkehrs durch die ganze Welt und ihrer Handelsflotte gibt Hesekiel 27 und die Johannes-Offenbarung 18 und 21 und Jesaja 41. Auch Psalm 87 bezieht sich auf die atlantische Hauptstadt. Es ist seltsam, dass bisher übersehen wurde, dass die genannten biblischen Schilderungen gar nicht auf Tyrus in Phönizien und Babylon am Euphrat passen. Der Hinweis auf die Stadt mitten im Meere und bei den vielen Inseln und der überaus reiche Handelsverkehr kann sich nur auf Babylon auf Atlantis beziehen. Die Fälscher jener uralten geografisch-geschichtlichen Berichte waren so unvorsichtig, gerade die für Atlantis beweiskräftigsten Stellen stehen zu lassen. Wenn uns die Bohusläner Bilderschriften besagen, dass die skandinavischen Germanen schon vor 200.000 Jahren stattliche, für 90 Mann berechnete, sehr stark gebaute Ruderschiffe besaßen und mit ihnen in kühnen Wikingerfahrten die ganze Erde umschifften, dann brauchen wir die glänzende Schilderung Platos nicht mehr für Erzeugnisse dichterischer Einbildung zu halten. Die ägyptischen Priester haben ihm, gestützt auf ihre uralten Büchereien, aus denen vermutlich die Bibel zum größten Teil stammt, geschichtliche Tatsachen mitgeteilt. Dazu besagen die Überlieferungen der Chaldäer und Mittelamerikaner übereinstimmend, dass weiße Götter aus dem Meere, also aus Atlantis, zu ihnen gekommen seien und ihnen die Kultur brachten. Die Entwicklungsgeschichte der Menschen zeigt überall die gleichen biologischen Gesetze, auch die Geschichte der arischen Siedlungen. Mit der Entwicklung von Handel und Industrie schlug die Kultur der Atlanter dieselbe falsche Richtung ein wie die der arischen Staaten der Gegenwart. Handels- und Industriestaaten tragen den Keim des Verfalles in sich, Agrarstaaten dagegen dauern ewig. Die Sucht nach Gold und Reichtum ist verderblich. Es führt zum Streben nach Beherrschung anderer Länder und Völker und legt damit den Grund zu unaufhörlichen Kämpfen um die Weltmacht und zur Rassenmischung. Die Erkenntnis von der verderblichen Wirkung des Goldes zieht sich wie ein roter Faden durch die Nibelungensage. Auch Atlantis suchte seine politische Macht zu erweitern. Nach Platos Bericht und nach Jesaja 41 und 42 und nach der Johannes-Offenbarung 27 gebot Atlantis über viele andere Inseln und über Teile des Festlandes. Außerdem reichte seine Macht über Libyen bis nach Ägypten und in Europa bis nach Italien und Sumerien. Die ägyptischen Priester zu Sais erzählten dem Solon, dass Atlantis einmal den Versuch machte, das vorgeschichtliche Griechenland zu unterwerfen. Aber dieses wurde zum edlen Befreier für alle Länder innerhalb der Tore des Mittelmeeres. Atlantis mochte etwa eine Stellung gehabt haben wie das weltbeherrschende Rom und das seegewaltige England. Es war also der Mittelpunkt für die ganze Welt. Seine drohende Kriegsflotte mit dem Löwen und dem Adler beherrschte alle Meere. Das Zuströmen von Mischlingen und Niederrassigen aus den Kolonien und die Sklavenwirtschaft hatte eine Verschlechterung der arischen Rasse auf Atlantis wie bei allen seefahrenden Nationen zur notwendigen Folge, und dieser Umstand gestaltete mit naturgesetzlicher Zwangsläufigkeit seine weiteren Geschicke, denn die Geschichte der Rassenmischung eines Volkes ist zugleich seine politische Geschichte.